Menüleiste. Ja, wo denn? Bei View oder bei Contact oder bei... Welcher Menüleiste? Auf welchem Betriebssystem arbeitest du? Aber Holgi, sag mal, welchen Mixer wolltest du kaufen? Den Behringer, wie hieß der jetzt? Xenzi 1204 USB? Ja, genau. Wo denn, Tim? Ich weiß es nicht. Ja, wir haben ja eh Englisch, oder nicht? Ich hab Deutsch, aber bei mir steht das auch nicht. Kompakte Seiten. Sind die Avatare in einer Reihe? Die können ja auch verschieden angeordnet sein. Nee, die sind in so einem Fenster. Ich hätte nur noch gerne eine Definition von oben, ehrlich gesagt. Ja, ich... oder unter der Menüleiste. Unter der Menüleiste. Nee, der hat... Windows. Hast du ein Windows? Benutzt ja, ich hab Windows. Ja, also, das ist was ganz anderes. Aber was ist denn da unter der Menüleiste? Nee, aber da, wo die Avatarbilder eingeblendet werden. Es sieht auch auf Windows anders aus. Ich habe das schon mal gesehen. Damit können wir extrem wenig anfangen. Also das habe ich schon mal einem Windows-User versucht zu erklären, wie er Skype benutzt. Und da sind wir. Die Skype 5 sieht anders aus unter Windows. Ich dachte, das ist das, was er so macht. Doch, das sieht anders aus. Oder der Mensch, mit dem ich gesprochen habe, ist komplett wahnsinnig. Nein, das sind zwei verschiedene Programme. Ja, ich denke, das ist jetzt gerade so gemacht, damit es so aussieht wie unter Windows. Nicht? Davon weiß ich nichts. Aber da in dem Feld, wo die Avatare drin sind, da wird mir angezeigt, dass ich dynamische Anzeige oder normale Anzeige auswähle. Dynamische Anzeige ist schon so ein Windows-Ausdruck irgendwie. Das kommt wahrscheinlich erst wieder in zwei Versionen später, wie das bei Skype immer der Fall ist. Die Mac-Version. Ah, nee, warte mal, hier. Ja, da hinterher. Was? Hast du was gefunden? Nee, das ist was anderes. Das sind auch so Knöpfe da irgendwie. Knöpfe auch, sag ich schon. Knöpfe. Aber nicht so viel Hoffnung. Ah, jetzt sehe ich auch, wer hier dauernd schreibt. Warte mal. Ah, jetzt sehe ich. Ah, holt mich wieder rein und so. Ah, ich sehe schon. Das höre ich die ganze Zeit. Ah, du hast den Knopf mit dem Chat gefunden. Ja. Den Chat-Knopf. Ja, dieser Pfeil nach unten, Dingsbums, der überhaupt nichts sagt über Chat, sondern der nur sagt, ist irgendwas. Und da ist auch nicht, wenn du drüber, da hovert auch nichts, wenn du drauf zahlst. Doch, Toggle-Chat. Immerhin. Katastrophe, also alles. Ach. Ich muss mal kurz weg. Gibt es denn zu Skype keine Alternative? Nein. Ich kenne keine. Ja gut, für Konferenzen gibt es nur, ich meine, du kannst mit iChat schon noch so Späße machen, da wenn du irgendwie, glaube ich, AIM nutzt, dann kannst du schon auch Konferenzen machen, glaube ich. Aber ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Also die meisten Leute haben halt einfach Skype. Und FaceTime gibt es ja keine Konferenz. Und also man will ja auch kein Video jetzt haben. Ich will euch ja gar nicht sehen. Nee, bloß nicht. Geh fort. Na, Skype hat schon die Reichweite. Scheiße, ich hätte jetzt echt gerne noch ein Bier eigentlich. Ja, und das funktioniert ja eigentlich auch. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie, dass es sonderlich buggy wäre, das Skype, oder? Nö. Seitdem du jetzt auf Holztechnik umgeschaltet hast, ist ja alles super. Folge, du hast erzählt, dass man eine Telefonnummer mit Skype verknüpft. Wie funktioniert das? Du kannst bei Skype, das kostet, ich glaube, wenn du 15 Euro für 3 Monate und 50 Euro für ein Jahr, kannst du eine Telefonnummer kaufen. Das ist dann irgendwie wahrscheinlich genauso wie bei Zipgate oder sowas. Und die weisen dir dann eine Telefonnummer zu. Und es gibt jetzt eine Telefonnummer mit Berliner Vorwahl, also 030 irgendwas, ich weiß sie leider nicht auswendig, die dann mein Skype klingeln lässt, sodass du bei mir anrufen kannst, wenn du ein normales Telefon benutzt. Das ist super, dann grenzt du ja im Endeffekt niemanden aus. Ich grenze niemanden aus, genau. Das heißt, wer will, kann mitmachen. Im Zweifelsfall hört er halt die Sendung nicht. Ja. Ich habe mir eine Datei geschickt. Was will ich denn damit? Ja, irgendwas. Da sind die Buttons drauf, wie man die dynamisch erzeugt. Ich kann sie eh gar nicht annehmen. Aber Windows. Ja, aber Windows. Oder es ist generell wieder ausgestellt. Ich kann es auch gar nicht annehmen. Das ist auch alles. Die Dateifreigabe. Ja. Sag mal, hast du dein Soundboard geladen, Holgi? Ich habe noch gar kein Soundboard. Ich meine, ja. Ja, deswegen frage ich ja. Ach, du meinst, ob ich es gekauft habe? Ja, das hast du. Naja, nee, nee. Okay. Verstehe. Ich muss jetzt erstmal mein Geld irgendwie für Sachen ausgeben, die mich in die Lage versetzen, vernünftig zu senden. Und, Nee, ich dachte, du hast. Die nicht einfach nur geil aussehen, wenn sie in der Ecke stehen. Du hast da jetzt hier schon publiziert. Ja, ich habe hier schon, vor allem, ich habe hier schon zwei Behringer Mischpulte bestellt, ne? Nee, du hast jetzt publiziert, hier Knisterleitung und so. Ja, ich habe mal was ins Blog geschrieben, genau. Man will ja Kommunikation aufrechterhalten. Achso, aber du hast nicht die Datei. Nee, das ist nee. Die lassen wir weg. Das ist nie. Das ist ja best. Das ist ja so. Das ist ja fies. Und hier könntest du nochmal die Adresse durchsagen von deinem Blog. W-R-I-N-T. Ja. Also sowas wie Wurst. Halt. Ist die Wurst Rant International. Wurst. Wer schreibt mir hier die ganze Zeit? Hört mal auf, diesen Chat zu benutzen. Ah, jetzt hier, jetzt kann man... Vollbild? Ja, das haben wir nicht. Das gibt's nicht. Nee, das haben wir nicht. Das sieht ja auch so unglaublich hässlich aus. Oh, das sehe ich auch gerade. Das ist ja so hässlich. Ich vergesse immer, wie hässlich Windows ist. Wenn die so, also ach, das ist... hässlich. Das geht, wenn man sich... Aber dafür kriegst du für 200 Euro einen Rechner. Das soll Apple mal nachmachen. Was? Mumble. Es gibt noch was, das heißt Mumble. Das hat von euch schon mal jemand was von Mumble gehört? Das scheint auch sowas zu sein hier. Trilo Teamspeak. Taugt das was? Sadly Mumble. Taugt das was, ist eine gute Frage, ja. Also taugt es mehr als Skype? Also was ist daran besser als an Skype? Das ist garantiert nicht. Es taugt garantiert nicht. Nee, es ist sehr umständlich. Es ist halt schon so wie Teamspeak Account und Einloggen und Server-Channel und so. Ihr Dingens, Tim, was ist denn mit iChat eigentlich für sowas? Ich meine, da kann man doch auch irgendwie so hier AIM und so, da kannst du auch irgendwie Konferenzen, oder? Konferenzieren. Ja, dabei habt ihr aber das Problem. Ihr lasst die Windows-Nutzer ganz schnell wieder raus. Ja, das macht ja nichts. Ich meine jetzt nur mal so für ein, so grundsätzlich halt. Wieso? Stimmt außerdem gar nicht. AIM gibt es ja auch für Windows. Ach komm. Ich sag ja nur. Was ist, wer ist jetzt? Wer ist? Ich. Ja. Wisst ihr doch. Immer wenn ich schmatze, dann leuchtet es meiner Namen auf. Ich muss mich jetzt gerade mal beruhigen hier mit Gummibärchen. Das ist gut. Ja, Mumble, ich habe mir das gerade vor ein paar Tagen erstmal wieder angeklickt, aber das ist halt irgendwie... Das sind halt so diese Projekte... Die bringen nichts. Da kommt nichts bei rum. Na, wo du so die Auswahl hast, immer so zwischen zwei Versionen zum Download. Der eine Download sagt... ich bin aktuell und der andere sagt, ich bin stable. Kennt eigentlich von euch jemanden einen schönen ZIP-Client für Mac? Ja, Unarchiver. Was? Nee, nicht ZIP-Kompression, sondern ZIP-Session-Inter-Dingsbums. Ja, hier. Telefon. Ja. Stimmt. Telefon. Ach, ich gebe wieder Antworten, gell? Unfassbar. Wie Telefon? Das heißt einfach Telefon? Telefone, ja. Mit PH. Gibt's im App Store. Achso, im Apple App Store. Mac App Store. Mac. Wo ist er denn? Und Mumble gibt es ja jetzt auch so richtig Applikationen und so. Ich dachte, das wäre alles nur so Unix-Command dann. Mal gucken, Mumble. Können wir mal Mumble machen? Mumble, Mumble, Mumble. Ja, Mumble ist. Mumble schon vor dich hin. Mumble has detected that it is unable to receive global shortcut events when it is in the background. Ja, das interessiert bestimmt den First Launcher voll. Sehr, sehr, sehr schön. I detected. Habe ich nicht. Ich glaube, ich habe Mumble auch noch drauf. Wussten Sie schon, dass ich keine globalen Shortcuts im Hintergrund habe? Vor allem ist auch irgendwie schön, gell? Es geht erstmal auf und sagt dir erstmal, was es nicht kann. Ja, ja, genau. Das ist auch angenehm. Ich soll Enable Access for Assistive Devices anschalten. Das mache ich doch glatt. Das ist doch auch alles wieder viel zu kompliziert. Das muss alles einfacher gehen. Ja, mal gucken. Das ist halt das Problem. Es ist alles viel zu kompliziert. Ja, man muss sich irgendwie mehr auf sein komisches fucking Technik-Setup hier konzentrieren und alles, als man sich darauf konzentrieren kann, was man inhaltlich anfängt. Und das geht mir echt irgendwie ein bisschen am Sack gerade. Nee, das ist nur am Anfang so. Das ist nur am Anfang so, das sehe ich jedes Mal, wenn ich bei Tim sitze. Das ist immer am Anfang so, ungefähr die erste halbe Stunde ist das so. Nein, das läuft irgendwann alles. Guck mal, kommt doch jetzt schon was ordentliches bei rum. Ja, außerdem, als du mich angerufen hast, ich habe 2 Minuten gebraucht. Ja, das stimmt, du hast 2 Minuten gebraucht. Aber du hast auch ein vernünftiges Arbeitszimmer im Gegensatz zu mir, ne? Quatsch, das ist mein Wohnzimmer hier. Das ist dein Wohnzimmer gewesen? Wo nee, du warst in der Küche. Stimmt, ich war in der Küche. Der Wohnküche. Genau, das ist in meinem Palast ist das die Küche. Ja, brauche eigentlich einen kaputten Behringer Kopfhörerverstärker zum Basteln. Ansonsten schmeiße ich ihn jetzt weg. Danke. Hätte ja sagen können. Wir haben schon wieder 300 Hörer. Natürlich. Natürlich. Telefon. Ja. Ja, deswegen, warum? Vielleicht nehme ich dann, vielleicht, wie ist denn das mit so einem SIP? Also wenn ich so einen SIP, eine SIP-Nummer nehme statt Skype. Nee, du, mach erstmal Skype. Mach's doch mal für die Zielgruppe. Probier's doch erstmal aus. Genau. Ja. Ich mach das mal. Also Mumble-Client, der sieht ja ganz okay aus für einen Mac. Du kannst ja aus dem mehrgleisig fahren, außerdem irgendwann. Ich würde jetzt langsam mal an. Du kannst ja nicht alles, du wirst eh noch merken, was du verbessern musst und anders machen musst. Ja. Ja, vor allen Dingen, glaube ich, muss ich mir einfach mal noch einen richtigen Rechner hinstellen und das Ganze nicht nur am MacBook Air machen, oder? Das ja, ist irgendwie. An, wie, ob dir das zu klein ist davon? Ja, mir ist sowieso noch irgendwie drei Fenster offen, noch ein Chat nebenbei, das wird mir alles ein bisschen eng, ja. Ja, kann man eigentlich ans MacBook Air noch irgendwas dranhängen, Nigel? Doch, klar, du kannst ja auch ein Display kaufen. Du kannst dir einfach ein Display holen. Du brauchst dir keinen Rechner holen. Ja, wäre auch eine Möglichkeit, stimmt. Schönes 27-Zoll-Display hinstellen. Fertig. Gut, dann kannst du ja auch ein iMac kaufen. Ja, wobei ich eben, ich habe eh irgendwie Bock auf ein iMac, von daher hätte zwar auch gerne ein Fahrrad lieber, aber was willst du mal? Schreibt hier einer, hättest du mal dein MacBook Pro nicht verkauft. Und wer schreibt das? Der Typ, der es gekauft hat. Du Sack! Ich habe heute schon oft Hörer beschimpft, fällt mir auf. Ich war gerade auf so einem Mumble-Server. Hab mir einfach irgendeinen ausgesucht. Und was war da ein Typ, der sich einen runtergeholt hat? Ah, nee, das war das andere, ne? Hey, wer ist denn da auf meinem Server? Das ist eigentlich eine Idee. Roulette. Hat einen offenen Server und fragt dann, ey, wer ist denn auf meinem bist Server? Bist du? Es kommst du wieder rein. Hier, Holgi. Bitteschön. Das ist ja auch eine Idee. Du machst einfach Chatroulette. Ja? Ja, Chatroulette. Jeder muss sich einen runterholen. Also jeder, der anruft, muss sich währenddessen einen runterholen. Auch die Mädchen. Ist das jetzt so viel anders? Und muss vor allen Dingen. Ja, bei Mädchen ist der, das wissen wir doch seit dem kleinen Arschloch, dass bei Mädchen der Penis verkümmert ist. Und ganz, ganz klein. Und, ne? Was? Jetzt geht die Penisneid-Debatte los. Nö, ich habe keinen Penisneid. Ich hoffe, jeder hat die letzte Silbe gehört. Nee. Letzte Wort, meinst du? Ja, ist, was gleichzeitig eine Silbe war. Ist verblüffend. Bitte hör mir auf damit. Übrigens, die letzte Silbe war doch Nis, oder? Genau, ich habe keinen Penis, Nis. Nis, Nis, Nis, Nis, Nis. Nee. Ich brauche noch so ein paar Apple-Akkus. Apple-Akkus? Na, diese komischen. Ich habe mir echt so ein Ladegerät da. Im Fernsehen ist gerade Lars von Trier die coole Sau. Der ist rausgeflogen, ne? Was? Er ist doch irgendwie. Aber der ist in Cannes, ja, den haben sie in Cannes weggeschickt. Bleiben. Weil er gesagt hat, er fände Hitler irgendwie, könnte er schon verstehen. Aber er wäre halt kein Nazi, also ganz im Gegenteil, eigentlich, was hat er gesagt? Nee, er hat gesagt, ich bin okay, ich bin Nazi, hat er gesagt. Nee, zuerst hat er gesagt, er wäre eben kein Nazi, er wäre kein Rassist und auch kein Antisemit, er fände Juden sogar total toll. Naja, nicht total toll, weil ein bisschen würde einem Israel ja schon auf die Nerven gehen. Und dann hat er immer weiter gelabert und hat sich da irgendwie in so einen totalen Scheiß reingeschraubt, der eben darin gegipfelt hat, dass er die Frau, die neben ihm gesessen hat, angeguckt hat und gesagt hat, okay, ich bin ein Nazi. Ja. Tja, da waren sie dann alle empört. Ja, das macht er ja auch ganz gern, der Lars, ne? Empören. Ja. So. Alles Filmpromoting geplant. Du, der gerade geredet hat, du bist der schnauft. Du musst einfach nur ein bisschen weiter weg von der Nase und dann ist alles toll. Alles klar. Super. Das geht auch. So. Wir können ja einfach mal die Fresse halten und man hört die ganze Zeit nur dieses Getippe auf der Tastatur und mal sehen, ob sie auch dann noch zuhören. Alle. Das bin ich. Ja, ja. Oder einfach mal eine Woche durchsenden. Schicht. Das hattest du doch mal irgendwie, Holgi, ne? Was? Du wolltest einfach mal. Ich will den ganzen Stunden Tag senden, bisschen. Genau. Ich will den ganzen Tag lang senden. Genau. Ist ja eigentlich nicht viel mehr, als ihr schon manchmal macht, dann eigentlich. Ja. Nö, das ist mir eingefallen, ist mir das, weil das letzte Not Safe for Work 4 Stunden lang war. Und habe ich zu Tim gesagt, ich will den ganzen Tag senden. Ja, das funktioniert. Und Tim hat sich Bedenkzeit erbeten. Ja, das ist echt ein bisschen anstrengend im Zweifelsfall. Aber ich behaupte, das geht. Da bräuchten wir vielleicht. Ihr müsst es ja nicht zu zweit machen, ihr könnt euch ja immer. Nein, man muss das mit mehreren machen, also mindestens zu zweit. Mindestens zu zweit. Man kann das auch ganz toll machen. Man kann auch, wenn man das, je nachdem, wo man das macht, wenn man das irgendwie, weiß ich nicht, wenn bei jemandem macht, der eine 4-Zimmer-Wohnung hat, in unterschiedlichen Räumen unterschiedliche Dinge machen und dann kann man das auch mit 7 Leuten machen oder sowas. Wo man sich dann immer mal wieder von da nach da schaltet oder von hier nach da bewegt. Wir haben ja mal eine 75-Stunden lange Radiosendung gemacht. Das hat eigentlich auch ganz cool funktioniert. Da wussten wir auch nicht, was wir tun. Aber war lustig. So wie jetzt halt. Ja, genau. Da gibt es sicher einen Rekord zu brechen. Guinness Buch, da steht auch jeder Scheiß drin. Gibt's sowas? Ich verstehe hier gerade was nicht an meinem Gerät. Dann spiel nicht dran rum. Test. So, was ich jetzt mache. Die hat früher mal eine lange Live-Sendung gemacht, als Rekord, so 27 Stunden. 27? Wir haben 75 gemacht. Bevor es Wikipedia gab, haben wir das gemacht und darum existiert da von jetzt nichts. Und wenn, die Frage ist, ob es relevant gewesen wäre. Ja, bestimmt. Also, ja. Okay, es waren die Medien. Scheiße. Was denn? Ach, ich weiß auch nicht, hier stimmt was nicht. Brauchst du einen Mischpult? Nee. Brauchst du einen Rekorder? Ja, ich bin bald so. Ich hab einen Rekorder. Brauchst du einen Rekorder? Bleib mir mit der Kacke fern. Nee, es ist so 8-Spur. 8-Kanal, 24-Spur Rekorder. Kannst du? Lass mal. Nee, kannst du direkt, bring ich dir direkt vorbei, ne? Ich komm mal rüber. So, wenn du dir jetzt einen Behring oder den 1204 kaufst, da haben wir beide in die Scheiße gegriffen, wenn da nichts ist. Wieso, hast du den auch gekauft? Ja, ich habe den letztes Wochenende bestellt. Was machst denn du? Ich will auch podcasten. Ui. Ja, aber du sagst doch die ganze Zeit nichts. Ja, was soll ich sagen? Ich habe nichts zu sagen. Dann solltest du nicht podcasten. Podcasten, ja. Ich habe viele Freunde, mir schon auch so. Ich habe nichts zu sagen. Ich höre einfach zu. Lukas will was wissen, die anderen labern. Das geht schon. Ja. Wir sind ja alle auch nicht so wirklich gesprächig heute Abend. Die Frage ist natürlich noch, was ich habe. Holgi, holst du den Einbeinigen ran? Oder wie machst du es, dass die Leute dich nicht überrennen? Ich vermute mal, dass ich einfach wenn ich Anrufer 1 in der Leitung habe und mit ihm rede, also dass wir dann ständig so eine große Konferenz machen, das halte ich, ich weiß nicht, ob das so die gute Idee ist, also zumindest ob das dauerhaft eine gute Idee ist für jede Sendung, denke ich nämlich nicht. Ich werde es einfach so machen, ich hole den ersten Anrufer rein und ignoriere alle anderen Anrufer. Okay. So, und wenn dann das Gespräch irgendwie durch ist, dann nehme ich halt den nächsten dran. So kriegt das Ganze dann so eine gewisse Zufälligkeit natürlich auch, ne? Okay, dann rotierst du durch und dann hat man immer eine dynamische Konferenz. Oder so, das wäre natürlich auch möglich, dass man sagt, man ist immer zu dritt und einer fliegt raus und dafür kommt der nächste rein. Ne? Das wäre sogar das Spannendere. Stimmt, ja. Weil man hat immer den fließenden Übergang zwischeneinander und der eine hat vielleicht noch Fragen und es ergibt sich dann noch vielleicht ein geschmeidiger Gesprächsfluss. Stimmt, schöne Idee. Ja, ist eigentlich sogar die schönste Idee, ja. Weil also durchgehend so eine Konferenz mit 4, 5 Leuten halte ich für übertrieben. Das kann man dann irgendwie, was weiß ich, immer zum Saisonwechsel machen oder so. Ne? Frühlingsanfang, da machen wir mal wieder mit allen oder sowas. Aber das irgendwie, das ständig zu machen, das strengt dann auch sehr, sehr an. Also, man kommt auch teilweise nicht zu Wort. Das ist, glaube ich, halt auch das große Problem an der ganzen Geschichte. Ja, man muss es sich halt nehmen. Ne? Und wenn dann zufälligerweise irgendwie 3, 4 wirklich starke Charaktere da sind, die sich alle das Wort nehmen wollen, dann hast du halt hinterher ein Problem, weil dann reden alle durcheinander und verstehst du gar nichts mehr. Ne? Ja, leider. Nee, und das mit einem Screenerplatz davor, das wäre halt auch nicht finanzierbar. Ne? Also das ist technisch ist das ohne weiteres herstellbar, dass du so ein Setup machst, dass du sagst, okay, du setzt dich in die Küche und stellst die Leute durch. Aber dazu musst du einfach ein Technik-Setup dann auch haben. Da kannst du auch direkt ein Rundfunkstudio bauen. Ne? Oder dir ein Auto verkaufen. Bitte? Oder für das Geld ein Auto kaufen. Ja, nee, also mein Auto ist nicht so teuer. Ich will schon ein Auto, wenn man ein Hörfunkstudio haben kann. Also. Genau, ne? Da braucht man ja, man muss ja gar nicht mehr wegfahren dann. Ne? Eben, bleibst die ganze Zeit da drin einfach. Auto Zendest. Braucht man, um von dem einen zu dem anderen Hörstudio zu fahren, was man sich gebaut hat. Genau. Und damit die Parkraumbewirtschaftung auch noch ein bisschen was hat, ne? Ja, die genau, das die Parkraumbewirtschaftung, das ist so das Behördenflatter. Apropos, haben wir morgen NSFW? Nee, haben wir gar nicht, ne? Nee. Haben wir nicht. Gut. Musst du dir deine Themen noch aufsparen, am besten aufschreiben. Nö, ich versende die einfach hier und sag dann in 2 Wochen oder wann wir uns wieder treffen. Nee, haben wir doch schon gesagt. Ja, die Leute erholen sich, regen sich noch über die letzte Sendung auf. Wieso? Tja, die war zu lang. Ey, war zu lang. War lang. 4 Stunden. Rekord gewesen, glaube ich. Was? Was mich mal wirklich interessiert. Worüber regen die sich denn diese auf? Aussage. Adi? Nee. Diese Aussage, dass Podcasts zu lang oder zu kurz sind. Also das ist mir irgendwie, das ist erstens mal abstrakt und das vor allen Dingen zu lang macht doch wirklich überhaupt keinen Sinn. Was ist denn das Problem an zu lang? Nee, das war auch nur so der. Nee, das war jetzt nicht auf dich gemünzt, sondern das liest man ja einfach so oft irgendwie, dass irgendjemand schreibt, das war jetzt zu lang. Dann denke ich mir ja, dann mach halt eine Pause. Also richtig. Ja. Also es gibt kein zu lang. Es ist einfach nur, je mehr Information, desto besser. Und man hat ja gerade. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt eher meinen, dass man vielleicht das irgendwie in so Häppchen verpackt, wie das halt die professionellen, in Anführungszeichen, Medien machen, dass man das im Prinzip also. Aufsplittet. Nee, ja, einfach anders aufbereitet. So. Ob Sie das meinen oder ob es jetzt zeitlich zu lang gemeint ist, weil zeitlich zu lang macht irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde das irgendwie merkwürdig. Man könnte es als. Also es gibt 2 Interpretationsmöglichkeiten. Es könnte ein Lob oder eine vernichtende Kritik sein. Ja, aber zu lang ist doch immer. Naja, zu lang könnte der Lobaspekt ist, es könnte sein, dass es so interessant ist und dass die Leute nicht in der Lage sind, wegzuhören. Von daher gezwungen sind, die ganze Sendung auch komplett zu hören und darüber ihre anderen Freunde vernachlässigen. Das ist sozusagen die positive Sicht. Okay. Das zu lang in negativer Hinsicht ist so, dass man, dass es zu lang vorkam, weil es so viele Längen hatte. Ja, das meinte ich eben. Also ob sie, ja, ob man jetzt einfach irgendwie. Nee, ja, das ist. Nee, wenn also zu viele Längen drin sind, dann ist dafür gibt es einen Fachbegriff, der heißt langweilig. Genau, ja. Und das kriegen wir dann auch um die Ohren gehauen. Das haben wir ja auch schon gehabt, dass wir einfach streckenweise wirklich sehr langweilig waren. Die sagen nicht zu lang. Das Problem einfach bei einer Sendung, die 4 Stunden lang ist, ist, du, wenn du anfängst, eine Sendung zu hören, dann willst du die eigentlich auch zu Ende hören. Also, dass du sagst, ich höre mir das 1 Stunde an und dann höre ich den Rest halt nicht, das machst du halt auch nicht. Und in dem Moment, wo die Sendung 4 Stunden lang ist, fühlst du dich vermutlich nur so unterschwellig gezwungen, die auch zu hören. Und übst dann so einen komischen Druck auf dich aus, freiwillig. Und da könnte ich mir vorstellen, haben einige Leute Probleme mit. Also mir zum Beispiel geht es ja auch so. Also ich sehe auch so Mobile Max wieder 3,5 Stunden. Dann fange ich gar nicht erst an zu hören, weil es mir zu lang ist. Und bedauere das dann im Zweifelsfall aber auch jedes Mal, dass ich es nicht gehört habe, weil es von Anfang an schon so lang war, dass ich schon wusste, ich komme eh nicht hinterher, das zu hören. Es ist halt immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Ne? Aber ich kann von meiner Person sprechen. Ab und zu wünsche ich mir halt, glaube ich, vielleicht sogar mal eine Werbung. Also im Endeffekt, wo ich eine bestimmte Stelle in einem Podcast, wo ich sagen kann, hier mache ich jetzt Pause und da kann ich demnächst weiterhören. Weil oft ist, wie gesagt, genauso spannend, dass man einfach weiterhören will und auch muss. Also dann kann man nicht aufhören. Und das ist Holgi, das, unsere das, was Chance. Zu lang ist. Jetzt. Was heißt unsere Chance? Ich sage ja schon die ganze Zeit, lass uns irgendwie Werbung verkaufen, wir können damit reich werden. Ja. Aber du meinst ja irgendwie, ach nee, die 3,50 Trinkgeld, die reichen ja, da kommen wir ja mit klar. Ne? Nix, ich will ein Haus haben. Ich will ein Haus im Grünen will ich haben und ich will eine Garage haben. Da will ich, ja, eine Doppelgarage will ich. Doppelgarage. Das ist das, was dem Holgi einfällt, wenn er an Geld denkt. Doppelgarage. Die Vespa oder was? Da stelle ich da in die Doppelgarage, dann kaufe ich mir wieder eine PX, weil ich habe ja jetzt keine mehr, dann kaufe ich mir nämlich eine PX, die stelle ich da rein und ein Cabrio. Ja, das kann ich mir dann nämlich alles leisten, wenn wir Werbung machen würden. Aber nein, ne? Döner, hier immer ein Döner, den ganzen Tag. Das glaubst du auch nicht ernsthaft. Immer nur Döner. Den ganzen Tag Döner. Den ganzen Tag Döner. Und zweitens glaube ich gar nicht mal, dass irgendjemand auch wirklich auch nur ansatzweise darüber nachdenkt, in unserer Sendung Werbung zu schalten. Ihr macht die Werbung ja auch schon freiwillig mit eurem Büro, Tucker und Co. Ja, gut, ja, das ist nämlich das, da, dann die Affiliate-Links, wo gehen die hin? Ja, ja. Und ich kriege keine Doppelgarage. Ist alles im Tims Podcast-Studio. Genau. Ja. Und Döner. Und ein Döner bei einem Dönerladen, die zu doof sind, eine Quittung rauszugeben. Das ist eigentlich auch eine Geschichte, die wir erzählen müssen. Darüber müssen wir eigentlich auch mal reden. Das ist echt so unglaublich. Das muss man sich mal vorstellen. Da ist dieser Döner, das ist sogar, da ist dieser Dönerladen. Also es ist eigentlich so ein Zwei-Komponenten-Scherz. Also erstmal, Tim hat also überhaupt nicht auf dem Schirm, dass wenn er mit mir essen geht nach der Sendung, dass das eine Betriebsausgabe ist, dass er das also absetzen kann von seinen Einnahmen mit der Sendung. Da weise ich ihn dann manchmal drauf hin und sage, du musst dir noch eine Quittung geben lassen. Und irgendwann waren wir dann zum 7. Mal beim Dönermann und ich sagte, lässt du dir eigentlich immer eine Quittung geben? Sagt Tim, nee, stimmt, könnte ich ja eigentlich mal machen. Und da arbeitet eben so ein junger Spund. Und zwar so einer von den jungen Arabern, die beim Dönerladen arbeiten halt. Wo du auch so weißt, der macht das nicht unbedingt gerne. Eigentlich würde er lieber irgendwie Management machen, obwohl es ja Management heißt. Und jedes Mal, wenn du den fragst, so, hier, kann ich eine Quittung? Nee, genau, du hast einmal gefragt, kann ich eine Quittung haben? Sagt er, nee, weiß nicht, wie das geht. Tim so? Ja, aber ihr seid dazu... Kriegst du beim Dönermann jetzt eine Quittung? Ja, ist egal, der ist dazu verpflichtet, ihm eine Quittung zu geben. Sagte Tim dann auch, sagt er, ja, weiß ich muss meinen Chef fragen, weiß nicht, wie das geht. Und jetzt waren wir dann ein paar Mal woanders essen und waren dann mal wieder beim Dönermann und Tim wollte eine Quittung haben. Sagt er, ja, musst du mit meinem Chef reden. Der hat gesagt, nimmst den Kassenbon, machst einen Stempel drauf. Und dann reißt er den Kassenbon so halb, reißt also den Kassenbon so halb ab, dass du die Summe sowieso nicht mehr lesen kannst. Klatscht hinten einen Stempel drauf und drückt das Tim in die Hand. Das war so geil. Eigentlich müsste man den mal immer der Gewerbeaufsicht vorbeischicken, so zum Spaß. Hey, schmeckt zwar gut bei euch, wir wollen euch auch nicht anscheißen, aber ihr wisst, melden müssen wir das. Drei Döner oder Gewerbeaufsichtsamt. Genau. Drei Döner fürs Finanzamt, bitte. Was kosten da mittlerweile ein Döner im Prenzlauer Berg? Das scheint ja echt eine relevante Ausgabe zu sein. Nee, ich hab immer viel Hunger. So, verstehe, ja klar. Das heißt? Es bleibt nicht bei einem. So, ihr unterhaltet euch jetzt gerade mal so alleine. Ich gehe jetzt mal in die Küche und hole mir eine Flasche Port. Boah, jetzt geht's aber jetzt. Ich glaube, wir haben noch einiges vor heute jetzt. Ja, ich hatte nur ein großes Bier. Ich wollte mir vorhin eigentlich was zu essen holen von außerhalb und bin dann in das furiose Gewitter geraten, bin dann reingeflüchtet und dann meinte Holgi, er wollte mal sein Setup testen und ich habe noch nichts gegessen den ganzen Abend. Das ist auch irgendwie unangenehm. Ich habe noch Pommes im Kühlschrank. Soll ich sie dir rüberschicken? Ich hab noch was über vom Grill. Ja, toll. Na komm, Skype. Knistert die Leitung. Schickst mir jetzt noch ein schönes, schmackhaftes Bild. Ich kann's hier rüber knistern. Schön, schön. Nein, ich freue mich ja schon drauf, dann irgendwann Ende der Woche mit dem richtigen Headset senden zu können. Mensch, das muss toll sein. Ja, wir haben das gerade alle. Ist auf den, der mit dem Logitech-Headset gerade. Genau, ich bin hier wieder die arme Sau, ne? Ist ja egal, ist ja nur meine Sendung. Holgi, da machst du einfach ein Social Network draus hier, irgendwie knistre.de. Knistre. Sofort, sofort. Knistre.org. Knistre. Das wäre jetzt ein schöner. Knistre.org ist schön, ja. Knistre. Du hast ja sogar schon Links auf deiner Seite, sehe ich gerade. Was hab ich? Du hast sogar mich verlinkt. Ich habe dich ich dachte mir, ich verlinke da mal so Leute. Ich habe jetzt einfach so, was mir spontan eingefallen ist, wo ich sowieso ständig hinsurfe. Ja, aber da tut sich bei mir nur im Viermonatstakt was, insofern brauchst du da nicht so oft vorbeischauen. Ja, dann schalte ich das jetzt wieder aus. Nee, das ist schon okay, so das gefällt mir. Was passiert eigentlich mit den Elementarfragen? Das fragen sich die Elementarfragen auch. Das ist die elementare Frage sozusagen. Oh. Eieiei, Wortspielkasse. Naja, die gehen voraussichtlich im Juni weiter. Ja. Dann sind wir mal gespannt. Ich habe im April schon Mai gesagt und im Februar März und so, aber im Juni gehe ich jetzt mal schwer davon aus, dass da nochmal was kommt. Also, in Wirklichkeit halt. August. Nee. Das läuft, sag ich mal. Aber ich habe festgestellt, dass immer, wenn ich jemanden befragen will, außer beim Holgi, muss ich nach München. Das ist irgendwie anstrengend. Ich weiß auch nicht. Irgendwie alle Leute, die ich befragen will, sind immer in München. Ja, außer der Typ, den ich dir für England gesagt habe. Ich schicke dir gerade nochmal eine Mail mit seinem Profil. Ja gut, der ist halt in England. Profil, ja. Das ist nicht München. Okay. Der hat einen Wikipedia-Eintrag, siehst du mal. Ja. Das dürfen wir jetzt nicht sagen. Dann ist die Überraschung weg, ne? Das kannst du Tim ja auch schicken. Weil ich schick's dir, Tim. Aber fällt euch auf, dass eigentlich die Latenz ziemlich okay ist? Ja. Von unserer Konferenz? Sehr gut. Welche Latenz? Ich weiß, es läuft über mich. Ich habe ja irgendwie VDSL. Liegt das irgendwie daran oder so? Das weiß man ja bei Skype nicht so genau, woran überhaupt irgendwas liegt. Weder wenn es gut geht, noch wenn es schlecht geht. Dir jetzt gerade was geschickt. Ja, musst da draufklicken. Das ist halt ein Link, ne? Da ja. Klickt man in der Regel ganz gerne drauf. Ich könnte ihn auch ablecken, wenn du möchtest. Das würde ich mit dem Schnitzel-Gin, was du mir vielleicht kleine zuschickst, machen. Das sind Hähnchenspieße. Ach, hör doch auf. Hähnchenspieße, ich habe ja noch Hähnchenspieße. Ja, fällt mir gerade an. Lecker, Hähnchenspieße. Ja, wo waren wir gerade? Ich hatte irgendwie gerade einen interessanten Gedanken, aber ich habe ihn schon wieder vergessen. Achso, nee, das hatte ich ja schon ausreichend beantwortet. 200 haben wir aktuell. Das ist ja nicht wenig. Was ist denn das jetzt? Da ist auf einmal so ein komischer Macht. Das ist überhaupt, vor allem die Leute haben, glaube ich, jetzt irgendwie, die glauben wahrscheinlich, das wäre jetzt eine richtige Sendung. So, jetzt ist die Frage, was ist eine richtige Sendung? Na. Das ist, wenn mit UKW ist. Richtige Sendung ist, wo das ist, wo mit Ultra-Kurzwelle. Nee, den Streit lassen wir jetzt nicht aufkommen. Aber warum, guck mal, geht mal bitte gerade auf die zu dieser Sendung. Nimmt wenn ihr da jetzt Update macht, dann ist da so ein Cut drin. Habt ihr das auch? So. Nimmt das eigentlich? Ein Server weggebrochen. Beziehungsweise die Statistik eines Servers weggebrochen. Nimmt das eigentlich irgendjemand von euch auf? Ja, ich. Ah. Einfach echt? Mal, ich habe halt ganz am Anfang irgendwann mal auf Aufnahme gedrückt und ja, und guck, du hast auch keine Aale im System, dann geht das so. Ich habe diesen Witz mit den Aalen irgendwie bis jetzt nicht begriffen. Mein Luftkissenfahrzeug ist voller Aale, kennst du das nicht? Nee. Warte, ich schick dir mal ein Video. Das ist. Was? Das nicht? Nee. Mein Hovercraft is full of eels. My Hovercraft is full of eels. When I say you have a beautiful body, will you hold it against me? Nacheinander sprechen, dann versteht man euch auch. Ach, wenn die, stimmt's, Holgi? Was? Ja, aber über Skype ist das problematisch. Warte, du hast ein schönes Körper, würdest du es gegen mich halten? Ich verstehe nichts. Ich bin da voll raus. Ah, my nipples explode with lust. Hier schreibe. Drop your panties, Sir William. Fragt sich gerade jemand, ob Holgi seine Skype-Telefonate immer live streamt. Ich möchte diese Schallplatte nicht kaufen. Sag mal, führt ihr eigentlich Skype-Telefonate? Also kommuniziert ihr wirklich über Sprache mit Leuten über Skype? Nein. Häufig. Ich muss nur sehr selten zugeben. Nee, ich nie. Ich auch nicht. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nicht so viel Skype-Sprache übertragen. Wie heute Abend. Nee, auch nicht. Also ich muss sagen, ich benutze es sehr häufig, gerade in der Universität, um Übungszettel zum Beispiel durchzusprechen. Ach sag mal, wusstet ihr eigentlich, dass die Telekom, wenn du normales VDSL hast, auch so eine Drosselgeschichte da drin hat, wie beim iPhone? Ab einer gewissen. Ja, ja. Das ist ja auch total ätzend. Das habe ich ja. Telekom ist total ätzend. Ja, 200 Gigabyte, ich meine, gut, das ist natürlich auch, aber ja. Ja, das verbrauche ich wahrscheinlich an einem Tag. Ja, aber es ist echt eine Frechheit. Was haben die für eine Drossel nochmal? Wie war das? Ja, wenn du VDSL holst, also selbst wenn du das teuerste VDSL 50 holst, wo du holst, weil du sagst, du möchtest einfach am meisten viel. Und ganz viel Internet, ja. Dann hast du halt eine Drosselung ab 200 Gigabyte. Also wenn du die übertragen hast, dann schalten sie dich irgendwie runter auf und dann auch noch auf DSL 6000 Niveau. Also noch nicht mal in welcher Richtung? Das weiß ich nicht. Ich glaube insgesamt wahrscheinlich, ne? Das weiß ich nicht. Aber es ja, ist sie sagen immer sie sagen immer irgendwelche Dinge, aber sie sagen nicht, ob sie senden. Ach so, nee, oder ja, nee. Fangen oder beides zusammen meiden. Kann du ich jetzt, wenn ich jetzt eigentlich, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt YouTube abspiele, wird das dann genauso mit. Ja, du streamst gerade dein. Das ist schrecklich, mach es aus! Mach es aus, Holgi. Warum? Weil es total wehtut in den Ohren. Also mir mach ich mal leiser. Hier, Tim, warte, hier ist jetzt das Facebook. Das höre ich nicht, Holgi. Ja, aber ich denke, ich habe es aber doch gerade extra leise gemacht, damit sie nicht so wehtut. Holgi, das machen wir nächste Woche. Okay. Der Map sagt gerade, der ja. Martin, unser lieber Freund aus München, sagt gerade, dass die VDSL-Geschichte zwar im Vertrag steht, aber nicht gemacht wird. Aber das weiß man ja nie so, ne? Das können sie ja trotzdem haben. Ich glaube, sie meinen aber wahrscheinlich auch den gesamten Betrag, also Upstream und Downstream, also so, was da hoch und runter geladen hast, 200 Gigabyte. Das heißt, wenn ich 100 runter und 100 hochlade, dann ist Internet beendet sozusagen. Ja, dann kriegst du vor allen Dingen noch nicht mal mehr das schnellste DSL, sondern das ist das Gegenteil, Gegenstück zu GPRS. Dann kriegst du dann GPRS. Du wirst doch auf Edge wirst du runtergeschmissen, gell, beim iPhone. Wenn ist Edge nicht dasselbe wie GPRS? Ich habe immer das Gefühl, als wäre das genauso schnell wie GPRS. Aber du wirst, wenn du gedrosselt wirst beim iPhone, wirst du auf Edge gedrosselt oder auf GPRS? Ich werde überhaupt nicht gedrosselt. Ja, aber die Telekom. Du coole Sau! Ich werde da mich drosselt keiner. Ich habe aber auch noch so einen alten. Ich habe noch so einen alten O2-Vertrag mit 5 GB. Das habe ich auch noch nie voll gekriegt. Man kann hier aber auch echt keinen Erkenntnisgewinn gerade erzielen. Irgendwie. Doch, klar. In der Sowjetunion erdrosselt der Kunde den ISP. Ich trinke ja gerade einen sehr guten Port, von dem ich erzähle. Ich meine jetzt also, ist ja auch egal. Telekom, kann ja sein, dass sie das nicht enforcen, aber das ist ja ein Damoklesschwert. Ja, eben. Kann man noch nicht ernst nehmen. Nee. Und das ist halt irgendwie echt unschön, wenn du sagst, du nimmst das teuerste Internet von irgendeinem Dingens da. Aber du kannst es insofern umgehen, als du dieses Entertain hinzubuchst, ja, diesen Quatschfernsehen da über Internet. Dann schalten sie mich weg, weil dann würdest du kein Fernsehen mehr gucken können, ganz schnell. Dann kriegen sie es weg. Also dann kannst du hier irgendwie, also das ist das, was ich weiß. Dann kannst du unbegrenzt super VDSL denn. Wenn du was machst? Wenn du dieses Entertainment zubuchst, weißt du? Ach, das Fernsehen. Genau. Weil dann wäre es ja ziemlicher Humbug, wenn du einfach irgendwie nach einer Woche kein Fernsehen mehr gucken kannst. Oh Mann. Und dann, ja. Aber ich weiß auch gar nicht, ob es dann nicht über einen anderen Kanal läuft normalerweise. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es skandalös. Ja. Holgi, was trinkst du denn eigentlich jetzt? Wenigstens einer, der mir zuhört, ne? Ich trinke einen weißen Port namens Quinta do Infantado heißt der. Sein trockener. Der Martin kann doch eigentlich auch mal anrufen, oder? Wenn er schon zuhört. Wer kann anrufen? Der Martin, der dann schon zuhört, habe ich gerade gedacht. The Map? The Map. Ja, fragt sich nur, also wo, bei mir oder bei dir? Bei dir im Skype. Wo muss denn der anrufen? Aber sind wir nicht schon voll? Was? Ach so, stimmt. Es gehen nur 5? Wir können nur maximal 5. Ne? Kommt drauf an. Wenn, ist Holgi voll. Nee, noch nicht. Daniel, ach, ich weiß du bist nicht. Da. Ihr seid ich aber auch alle da. Und Lukas ist da und Tobias ist auch noch da, ne? Jo. Na gut, dann sind wir, wenn du, ich weiß nichts von dieser 5er-Regelung, aber was auch immer. Ist das nicht so? Oder war das mehr oder weniger? Ich habe keine Ahnung. Probier doch mal aus. Probier's einfach mal aus. Ruf ihn doch mal an. Schreibe ich habe seinen Skype nicht. Warte, ich schreibe ihm gerade mal meinen. Nee, muss der nicht bei mir anrufen? Ich weiß ja auch gar nicht, ob er will. Aber muss er nicht bei mir anrufen? Nee, ich bin doch nicht der Herrscher. Ach so. Er hat kein ausreichendes Internet zu Hause, meint der Martin gerade. Der hat wahrscheinlich seine 200 Gigabyte schon überschritten. Die nicht entforst werden. Bis zu 25 Personen können an einer Konferenz teilnehmen. Das ist sicher schön. Videokonferenz begrenzt auf 5. 25. Jo. Na dann. Können wir ja noch ein paar Leute einladen? Nein, es ist, glaube ich, angenehm. Ruf noch mal ein paar Podcaster an, es ist erst Viertel nach Mitternacht. Genau, die haben ja eh, die sind alle noch wach, die haben ja eh keine Arbeit. Die müssen ja morgen nicht früh raus. Müsst ihr hier, ihr Hörer da, die jetzt hier mit, also Daniel, Tobias und Lukas, was ist denn mit euch hier? Habt ihr eigentlich keine Arbeit oder was? Student. Seid ihr auch so? Ich auch Student. Zivi. Ich glaube, ich lasse eine Vorlesung ausfallen morgen. Verstehe. Ja, um 8 Uhr geht man noch nicht freiwillig hin. Dann 10 Uhr ist in Ordnung. Hä, wie Zivi? Wir haben doch überhaupt keine Zivis mehr. Ja, die noch drin sind, die werden nämlich rausgeschmissen, oder? Die machen schon noch weiter. Zivis. Jetzt ja, Dienstleistende. Tim, das ist ja vielleicht ist Zivis für Not Safe for Work einstellen. Die uns, doch, das fände ich cool. Das fände ich ziemlich cool. Zivis bei Not Safe for Work, die uns dann so während der Sendung den Arsch abwischen müssen und so. Weißt du so, und uns waschen. Die müssen uns waschen, füttern und einen Arsch abwischen und irgendwie unsere offenen Beine trockenlegen. Und so, ey, geil. Super. Und immer wenn uns so Pipi am Bein runterläuft, müssen die das wegwischen, weil das immer so juckt. Man merkt, dass eine Viertelstunde nach Mitternacht ist und nach 0 Uhr geschaltet. Mann, das ist eine geile Idee. Ist eigentlich total schade, dass es keine Zivis mehr gibt. Ich habe mich da irgendwie drauf gefreut, wenn ich irgendwann in Rente bin. Irgendwie so ein Zivi, der man so zur Sau machen kann die ganze Zeit. Ist doch egal. Ach, Holgi, warte nochmal ab, was noch passiert. Ja, stimmt. Bis dahin haben wir wieder Wehrpflicht. Es gibt auch viele Freiwilligen, habe ich gehört. Also da. Echt? Ich dachte, das wären nur so 200 gewesen. Nee. Die sind schon für die Bundeswehr sind sehr wenig. Nee, ich meine jetzt für den Zivildienst. Sag mal, da steuere ich gerade. Ich höre mich selber. Nee? Das ist ja eh alles Skype. Das ist alles Quatsch. Ja. Nee, so Zivi ist ganz cool. Das ist doch. Nee, das ist total scheiße. Das ist total. Hast du Zivildienst gemacht, Holger? Ja, habe ich ja schon mal gefragt. Das war schon okay. Also, das war lustig und so, ne? Wir hatten echt viel Spaß, aber das Jahr hätte ich auch irgendwie anders verbringen können. Herr Twitter, kommt gerade der Vorschlag, eine Showpraktikantin bei Not Safe for Work. Showpraktikantin? Ja, aber würde die auch mir einen Arsch abwischen, wenn ich... Weil da gibt es dann noch wieder, die beklagen sich doch dann hinterher immer so, ich mache hier ein Praktikum, ich bin hier nicht zum Arsch abwischen und Kaffeekochen eingestellt. So, weißt du? Und dann kommt wieder, Generation Praktikum, hätte ich mal lieber nicht Geisteswissenschaften und Solarologie studiert, dann müsste ich jetzt hier nicht Praktikum machen und anderen den Arsch abwischen. Im Internet eine schlechte Bewertung. Oh mein Gott, ich kriege eine schlechte Bewertung? Wo? Es gibt auch mittlerweile Praktikantenbewertungsseiten. Echt geil. Es gab kein Geld und immer musste ich diesem dicken Mann den Arsch abwischen. Ach, wie eklig. Podcast-Bewertungen sind auch spannend. Ich guck gerade nochmal, ob noch was Spannendes hinzugekommen ist. Wo, was? Wo? Podcast-Bewertung. Was ist das denn? Schön. Ist das eine Seite podcastbewertung.de oder so? Nein, halt in iTunes und so, die Kommentare. Das kennt ach so, stimmt, habe ich ewig. Was ist denn eigentlich mit NSFW-Kommentaren, Tim? Wollen wir uns da mal wieder... Ach ja, da habt ihr auch mal grandiose Kommentare draus vorgelesen. Ist Tim überhaupt noch da? iTunes? Ja. Also ich habe lange nicht mehr geguckt, was es da so gab für Kommentare. Gibt's was Neues? Letztes Mal, als ich geschaut habe, habe ich das Gefühl, dass ich erstmal dieselben wieder am Anfang bekommen habe. Also die sind, ich weiß nicht, wie die sortiert sind. Mhm. Ich guck mal. Ja, du musst immer auf umschalten auf die neuesten und so. Kannst ja so ein. Muss man? So. Ja, du kannst so, also im Mac iTunes jetzt, ne? Ja. Da kannst du auf deinen Podcast gehen und dann hast du rechts. Über die nützlichste Rezensionen, nützlichste positivste Rezensionen, nützlichste. Kritischste Rezensionen. Genau, und neueste kannst du da machen. Da kann man ja mal kritischste machen. Ich finde nützlichste eigentlich am interessantesten. Wieso gibt es denn jetzt Not Safe for Work nicht mehr? Also hier, ne, warte mal. Das ist extrem unnützlich. Wer ist denn Brian Bushwood? Hä? Ja, komm, wir beschimpfen jetzt die Leute, die uns schlecht bewertet haben. Nee, wir beschimpfen die Leute, die auch Not Safe for Work heißen. Wo ist denn Not Safe for Work gibt es nicht mehr bei iTunes? Ist gerade rausgeflogen, ist einfach zu. Was? Ich finde das nicht. Gesellschaft und Kultur. Alle Podcasts, wenn ich nach NSFW suche, finde ich das nicht. Du musst nach Not Safe for Work suchen. Ach so. Ah, da unten. Oh, jetzt, ich muss mal gerade kurz telefonieren, bin gleich wieder da. Was? Ich werde hier gerade angerufen. Das ist doch... Tja. Ah, da unten. So, Kundenrezension, sortieren nach... Neueste. Nee, kritisch ist, musst du machen. Kritisch kann man auch? Bisweilen nervig. Kritisch ist sehr gut. Ja. Wobei der kritisch. Kritische erste super, kritische weiter so. Super Podcast, weiter so. Ein Stern. War diese Rezension hilfreich? Ja. Auch der 4 Jahre alte Bruder von Kruschke 1982 ist immer noch da. Ja, hatten wir aber schon mal. Irgendwie ist da nicht viel dazugekommen. Nee, wir müssen vielleicht, irgendwie müssen wir, weiß ich nicht, vielleicht mehr so Sachen, so Leute, so irgendwas beleidigen, was allen irgendwie wichtig ist. Fußball, so Autorennen. Ja, Formel 1 heute. Das Formel 1. Geht ihr ja immer nicht, weil wir ja dann immer auch intern schon unterschiedlicher Meinung sind. Was, wie Fußball? Ja, also ich glaube, bei Fußball, da können wir darüber diskutieren. Echt? Von was bist denn du der Fan? Sag Bayern. Komm, sag Bayern, dann lege ich auf. Bayern. Ich bitte dich. Ja, immer schön mit den Wölfen heulen. Nee. Na klar, komm hier, Kubrick gut finden, Bayern-Fan sein. Ja. Quatsch. Quatsch. Und Werder Bremen, wenn es geht. Quatsch, Bayern. Werder Bremen. Nein. Soll ich dir mal ein paar warme Worte zu Werder Bremen sagen? Für mich ist es immer entscheidend, dass Bayern nicht gewinnt. Das ist ja klar, nur darum geht's. Wer jetzt sozusagen da gerade vorne steht, ist mir ja wurscht. Seid ihr bei Fußball? Im Übrigen wollte ich noch was zu Werder Bremen. Da habe ich eine Frage, die lautet: Was ist grün und stinkt nach Fisch? Jetzt kennt ihr mal einen Fußballgesang. Stinkt nach was? Stinkt nach Fisch. Fisch? Das kennst du nicht? Ja, das müssen wir uns aufschreiben. Mein Nachbar kommt aus Kaiserslautern. Und erzählt immer, dass da im Stadion wird's immer so, die würden immer so extrem persönlich beleidigend sein. Also nicht so den Verein runterziehen und runtersingen, sondern einzelne Spieler runtersingen. Das finde ich eigentlich auch eine ganz witzige Idee. Fangesänge ist special. Ja, der hat mir mal ein paar Sachen vorgesungen, da wäre ich vor Lachen fast erstickt. Was war denn das? Alle dürfen ficken, nur der Hoeneß nicht. Nee, alle können ficken, nur der Hoeneß nicht. Das war's. Alle können ficken, nur der Hoeneß nicht. Der ist so doof. Der kann das nicht. Das ist doch lustig. Da ist echt eine Menge zu holen, mit diesen ganzen Fangesängen. Ja, absolut. Fangesänge. Und was auch richtig cool ist, da habe ich meinen ganzen Blue Moon mit bestritten. Skatsprüche. Also es gibt praktisch zu jeder Karte, die du beim Skat spielen kannst, mindestens einen blöden Spruch. Also sowas wie, beim Grang spielt man Esser, sonst gibt's was in die Fresser. So. Geil. Müssten wir auch mal sammeln. Das muss man echt nur, so Helge Schneider habe ich gerade so eine Szene, so Leute, die einfach gar nicht reden, sondern nur die Sprüche den ganzen Abend. Ja, genau. Jede Karte. Loriot würde sowas auch bringen. So. Ja, genau. Und eine Schlemmerschnitte. Können wir Ihnen vielleicht irgendwas bringen? Großartig. So. So, jetzt ist auch mal gut. Jetzt müssen mal alle Kinder ins Bett. Ja, echt? Machen wir jetzt Schluss? Ja, ich schalte das jetzt mal aus hier. Ach komm. Ja, das hat doch keinen Wert. Ja, also, so wie ich das hier sehe, hat das viel Wert für die Leute, die hier zuhören. Ja, im Sinne von Wert jetzt, meinte ich. Du meinst so echtem Wert? Ja, genau. Wert. Pferd. Also es sind immerhin noch 300 Zuhörer. Die sind alle eingeschlafen. Du meinst, die hören uns noch und schlafen schon? Und genau. Wir ihnen jetzt im Schlaf ins Ohr rein reden? Genau. Träume diktieren? Genau. Du könntest auch einfach ein Plätschern wach abspielen. Töte Peppschmier. Töte Peppschmier. Du bist durstig. Du musst auf die Toilette gehen. Du musst pipi. Es plätschert. So, kommt im Fernsehen eigentlich noch irgendwas mit Hitler? Ist doch eigentlich immer um die Uhrzeit. Auf Phoenix bestimmt. Auf Phoenix kommt bestimmt was mit Hitler. Nee, auf N24 kommt immer irgendwas mit Flugzeugträgern. Hitler kommt immer auf Phoenix und auf N24 was mit Flugzeugträgern. Genau. Hitlers Flugzeugträger wäre dann höchstens so ein. Ja. Habt ihr gerade hier Geräusche von mir bekommen? Nee, ne? Das hört ihr nicht gerade, ne? Nee, das hören wir nicht, nee. Was denn? Nee, lass mal. Also Holgi, wenn du noch eine halbe Stunde wartest, kannst du dir Panzerfriedhof auf N24 anschauen. Panzerfriedhof? Es gibt einen Panzerfriedhof? Ja, wir könnten ja auch zusammen Fernsehen gucken, das ist auch ein schönes Format. Was läuft denn jetzt im deutschen Fernsehen? Ich kann es euch sagen. Wollt ihr es hören? Nachtstudio. Hat irgendjemand Ja gesagt? Ich frage nur, weil ich... Jetzt hättest du jetzt irgendwas Spannenderes zu erzählen gerade. Na, ich wollte mal gucken, ob es einen Panzerfriedhof gibt. Es gibt tatsächlich einen Panzerfriedhof. Was ist denn googlesightseeing.com? Zeig dir sehenswerte Plätze. Hier, Panzerfriedhof. Neo hat sogar noch eine Sendepause. Ist ja geil, ein Panzerfriedhof. Wo denn überhaupt, bitte? Ja, ich sowjetischer Panzerfriedhof, nördlich von Kabul. Oder Kabul, also je nachdem. Ja. Ich habe hier nur so einen komischen DVB-T-Stick. Falls es dann doch mal... N24-Doku, der Panzerfriedhof. Geil. Kann man einen ausgemusterten Panzer oder eine Rakete auch noch zerstören? Mhm. Oh, das ist aber cool, Holgi, was du da gerade getwittert hast. Bisschen wenig, nicht so hoch aufgelöst irgendwie, aber... Ist das da das, das sind Berge daneben, ne? Ja. Boah. Was? Nix. Ich gucke mir den Panzerfriedhof an. Ich finde, dass das langsam verliert das hier so ein bisschen an Dynamik. Also glücklicherweise haben wir unsere Längen am Schluss. Ist egal, du brauchst immer so Ruhephasen zwischendurch. Ja, das ist gut. Dafür kriegen wir einen Grimme-Preis. Nur für die eine Sendung. Olgi, in Reply bekommst du jetzt den Panzerfriedhof in Deutschland. In Rockensusser in Thüringen. In Rockensusser? Rock'n'Roll. Wacken. Cool, Panzerfriedhof. Da fahren wir mal hin, da machen wir mal einen Betriebsausflug hin. Wie jetzt, ey? Ja, den Vrindt-Betriebsausflug. Auf den Panzerfriedhof nach Rockensusra. Rockensusra. Vrindt in Rockensusra. Ich bin auch mal gespannt, wann die Spekulationen losgehen, was Vrindt eigentlich bedeuten könnte. W-R-I-N-T. Von Vrinnen halt, oder? Ja, von Ausvrinnen. Ja. Ausvrinnen. Das war bringen. Okay. Ja, ich weiß das. Nee, es gibt aber auch das, gibt es nicht das Wort Vrinnen? Natürlich gibt es das Wort Vrinnen. Vrinnen? Hörervrinnen. Hörervrinnen. Ich kenn das Wort Vrasen. Das steht immer an diesen komischen Kästen, die da manchmal am Straßenrand stehen. Keine Gefahr bei Vrasenbildung. Und ich stehe da immer und denke, oh wow, was mögen Vrasen sein? Also ich meine, Vrasen müssen ja dann schon irgendwie spektakulär aussehen, wenn man extra Schilder machen muss, auf denen draufsteht, dass keine Gefahr besteht, wenn die Dinger da sind. Hm. Also, ja, was sind es jetzt? Ich habe keine Ahnung, ich könnte es mal nachschlagen. Nee, es gibt tatsächlich das Wort Vrinnen nicht. Ich hätte schwören können, Vrinnen existiert und bedeutet irgendwas. Vrasen existiert aber. Mhm. Allgemein Fachbegriff für in der Luft zu Nebel auskondensierendem und damit sichtbar werdendem Wasserdampf. Auch das Wort Schwaden wird in diesem Sinne für ein, ja. Sowas, was man auch so Vrasenauslässe zum Beispiel gibt es explizit in Häusern manchmal. Das sieht man in New York ja relativ häufig, sowas. Das sind doch Vrasen wahrscheinlich. Da ist doch alles so warm. Du fraßt das die ganze Zeit. Genau. Also aus, genau. Du fraßt doch nie so rum. Ja. Vrasen. So, ich habe jetzt auch mittlerweile Skat-Sprüche übermittelt gekriegt. Ich glaube, ich mache mal sowas wie Shownotes hier. Ja, mach mal. Also wir sind jetzt bei übrigens Aufnahmezeit 3,5 Stunden. Ja, ich habe auch festgestellt, dass ich irgendwann auch wieder auf Record gedrückt habe. Wahrscheinlich war das dann, nachdem ich hier die Aale aus meinem... Also aber 1:33 läuft sowas, bei mir jetzt schon. Das kann man nicht veröffentlichen. Also das ist wirklich, glaube ich... Also weiß nicht. Man könnte die Aufnahme irgendwo im Internet verstecken. Genau. Irgendwo bei Soundcloud unter irgendeinem so komischen, absurden Titel. Was weiß ich. Kuschelgoa-Oi. Genau. Wunderschön. Das passt auch gut. So. Ah. Ich habe immer noch nichts zu essen. Man könnte auch zusammen essen, Olgi. Zusammen essen und über sein Essen reden. Ja, das ist ja, was wir bei NSFW auch immer machen, ne? Nee, ich meine jetzt über Skype. Also die Leute, die essen gerade. Also, ja. Was ja, Olgi und ich trinken jetzt zusammen. Das geht so, was, auch. Was trinkst du denn? Ich? Ne, Sauvignon Blanc. Irgendwas, was ich geschenkt gekriegt habe. Und das, obwohl ich keinen Podcast mache. Das finde ich super. Ja, manchmal kriegt man Sachen geschenkt, ne? So von ja. Leuten. So komische Flüssigkeiten in Flaschen. Ja, von Leuten, die man nicht kennt. Leute, die man... Ja, ich halte mich an meiner leeren Bierflasche fest. Das ist auch. Ach, das ist schrecklich. Traurig. Und hungrig bin ich auch noch. Mir antue. Was ist das denn? Was denn? Bist du das, Holgi? Machst du jetzt wieder einen auf? Du trinkst ja. Was trinkst denn du? Was denn? Kein Wein, ne? Doch, ich trinke Wein, allerdings aufgespritteten. Port. Ah. Port. Ja. Aber irgendjemand gurgelte gerade. Ich gurgel mit Port. Ich putze mir auch immer meine Zähne mit Port, aber da nehme ich in der Regel, roten Port für, damit hinterher auch jeder sieht, dass ich irgendwie komisch bin. Kommt der Wein her? Von einem Vrinzer? Von einem Vrinzer, genau. Oh. Oh. Terror. Können ja auch was spielen. Sag mal, was ist denn mit dir? Kannst du nicht einfach mal so vor dich hin existieren? Die anderen kriegen das doch auch hin. Okay. Doch, doch. Ich orientiere mich nur an... Also eher inhaltsbezogenen Sendungen, also inhaltsorientierten Sendungen, weißt du? Ich dachte, wir brauchen einen Inhalt. Vielleicht ist das spannender, so ein bisschen. Formel 1 war heute spannend. Ich werfe einfach mal ein Thema ins Raum. Habe ich gar nicht gesehen. Raum. Schaut ihr Formel 1? Nein. Ich verpasse das immer. Ich finde das furchtbar. Ich kann überhaupt keine Spannung... Ich verstehe gar nicht, was daran spannend sein könnte. Also wenn Männer in Raketenautos im Kreis fahren, das ist für mich irgendwie... Da sitze ich immer und denke, hä? Aber da musst du dieselbe Frage beim Fußball stellen. Was ist spannend daran, dass 22 Männer schon Ball hinterher... Na, da kann man tatsächlich, wenn man häufiger Fußballspiele guckt, kann man tatsächlich Strategien in den Spielzügen erkennen. Und dann macht das halt tatsächlich wieder Spaß. Nee, die Strategie beim Formel-1-Rennen ist Erster sein. Also da ist eben nicht so, da bauen sich keine Spielzüge auf und sowas. Und das finde ich beim Fußball schon ganz interessant. Also du kannst eben tatsächlich ein Spiel lesen, wenn die Vereine vernünftig spielen, also wenn tatsächlich die Mannschaften zusammenspielen. Und du siehst dann halt auch irgendwann, ob es ein Team gibt oder ob es kein Team gibt. Das ist schon, ich finde das ganz, ganz, ganz interessant. Also, und bei der Formel 1, ich bin ja oft am Nürburgring gewesen, ich komme ja aus der Ecke da unten. Das hat mich aber selbst dann nicht geflasht, wenn wir da waren. Da war eigentlich viel cooler die tiefer gelegten Autos, die da alle draußen rumgefahren sind. Hm. Nee, Formel 1. So, Leute, Failblock ist alle. Was ist alle? Das Failblock durchgeklickt. Ja, das ist blöd, aber das hat nicht so richtig gewirkt, ne? Also richtig viel gelacht hast du nicht. Doch, ich habe mich hier still und heimlich. Du hast das Failblock durchgeklickt? Failblock. Ja, das mache ich manchmal so zum Runterfahren. So ein bisschen. Wir haben noch den Failcast hier schon. Ja, Failcast, sehr schön. Der Failcast, ja. Der Failcast auf der K-Leitung. Tja. Tja. Hallo. Scheint vorbei zu sein, ne? Scheint zu Ende zu sein. Lass uns Feierabend machen, Kinders. Ich schalte jetzt mal den Cast aus. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, dass im Laufe der Woche bei mir ordentliches Equipment aufschlägt, sodass wir dann vielleicht Ende der Woche tatsächlich mal sowas was machen können, was in irgendeiner Form Struktur oder zumindest ein Ziel oder sowas in der Art hat. Ja, besten Dank. Wer Kommentare hinterlassen will, die Webseite, die ich extra und mit einem eigenen WordPress und so gemacht habe, heißt im Übrigen vrint.de. Ja, das bleibt bei Vrint. Ja. Wohnzimmer Radio International. Oder so. Wurstradio intensiv. Das hat auf jeden Fall wirklich einen schönen Klang. Also wirklich, egal wer es ausspricht, brennt. Ja. Nee, du musst das aussprechen wie so einen amerikanischen Radiosender. WRINT. Nee, ich finde Nein, WRINT. Genau, WRINT. Eine 25 cm lange Brühpolnische? So, ich schalte jetzt hier mal den Cast aus. Vielen Dank. Schlaft gut. Tschüss, Leute. Tschüss zusammen. Ciao.